leck mir in den Arsch! Hotze! Ich will nur meine Ruhe und Droge konsumieren, sonst will ich gar nichts. Da gehe ich erstmal Tickets konsumieren, da kotzt da, erstmal schön LSD in den Kopf, da kotzt da, yeah! Da kotzt da! Da kotzt da! Schön auf Brixen und dann ist das cool. Verpatzer!